Das dahinterliegende Narrativ wird erst klar, wenn man all die vielen Kleinkriege um einzelne Studien und Reporte zusammen betrachtet. Die Zweifelhändler wollten einer beunruhigten Gesellschaft einflüstern, sie brauche sich nicht zu sorgen oder gar zu ändern. Du musst dich nicht verändern. Ein Versprechen so falsch wie verführerisch, das uns immer wieder begegnen wird, weil damit den allgegenwärtigen, anstrengenden Heldenreisen ein weniger forderndes Angebot gegenübergestellt wird. Diese professionellen Wahrheitsfabrikanten und ihre Auftraggeber berufen sich implizit oder explizit auf eine zentrale Theorie der Wirtschaftswissenschaften, die den Menschen auf genau eine Funktion reduziert: die Maximierung seines Nutzens. Der Homo economicus, innerhalb der Ökonomik auch rationaler Agent oder Nutzenmaximierer genannt, versucht zu jedem Zeitpunkt und unter allen Bedingungen seinen Nutzen zu steigern, und zwar unbegrenzt. Er betrachtet die Welt rational nach dem Kosten-Nutzen-Prinzip und versucht, seinen Besitz ständig zu mehren. Dabei wissen wir längst, dieses Narrativ und das ihm zugrunde liegende Menschenbild sind falsch. Wir sind zum einen ganz sicher nicht rational, wie auch dieses Buch schon gezeigt hat. Und zum anderen macht es immer mehr viele von uns überhaupt nicht glücklich, wohingegen viele Menschen in ärmeren Gegenden der Welt noch längst nicht genügend Nahrung, Gesundheit und Sicherheit haben. Den methodischen Individualismus des Homo economicus aka Robinson Crusoe kritisierte schon Karl Marx. Er sah die Robinsonade des 18. Jahrhunderts als Vorwegnahme der bürgerlichen Gesellschaft und ihrer von der Natur independenten Subjekte als Produkt einerseits der Auflösung der feudalen Gesellschaftsformen, andererseits der seit dem 16. Jahrhundert neu entwickelten Produktivkräfte. Und er hatte auch empirisch gesehen recht. Selbst für ein Modell ist der Homo economicus erstaunlich einfach zu widerlegen. Eine eindrückliche Studie dazu untersuchte das Verhalten einer speziellen Gruppe, Taxifahrer in New York. Ihre Einkommenssituation hängt primär davon ab, ob an einem Tag aus bestimmten Gründen, etwa Messen, Wetter, besonders viele Menschen mit ihnen fahren wollen. Also könnte man annehmen, dass sie als Nutzenmaximierer an guten Tagen besonders lange Schichten schieben, um ihren Umsatz zu steigern und an schlechten früher Feierabend machen. Das Gegenteil war jedoch der Fall. Die allermeisten Fahrerinnen schienen sich ein Umsatzziel zu setzen und so lange zu fahren, bis sie es erreicht hatten. Der Untersuchung nach hätten sie ihr Einkommen um 8% steigern können, wären sie einfach nur jeden Tag gleich lang gefahren und sogar um 15%, wenn sie an guten Tagen mehr und an schlechten weniger gefahren wären. Aber Taxifahrerinnen sind offenbar keine strikt rationalen Nutzmaximierer. Sie fahren nicht für optimalen Ertrag, sondern für das gute Gefühl, ein Ziel erreicht zu haben. Und sie überschätzen dabei den Wert eines heutigen Gewinns gegenüber einem möglichen in der Zukunft. Fußnote. Glauben Sie nicht? Fragen Sie mal eine Taxifahrerin, wie lange sie pro Tag fährt. Spatz in der Hand, Taube auf dem Dach und so weiter. Zum gefährlichen Gegenwartsfetisch der Menschen finden Sie mehr in Kapitel 12.